Wiener Fisch, Bierschei und Hofer dann nur. Mein Hirderl ist schneidig und schneidig mein Blut. Und dir neid die Transi heut gern noch mehr um. Ja, gefreut durch mich alles, gerade alles summerdumm. Und dir neid die Transi heut gern noch mehr um. Ja, gefreut durch mich alles, gerade alles summerdumm. In der Frühjahr, wenn's Sonn überm Bergfierer glanzt, wenn's Lärchel schi singt und in der Luft dumme tanzt, der Tau auf dem Flämmel wie Silber schaut's aus, dann lass ich am Jodler zum Herrgott hinauf. Der Tau auf dem Flämmel wie Silber schaut's aus, dann lass ich am Jodler zum Herrgott hinauf. Sieh ich Hirschei und Reh, dann reiß ich ja manchmal mein Stutzerl in Teer. Dann tu ich ein Jutzger, das Kroreus so hart, und muss ich für mich Sand am Vogel im Beut. Dann tu ich ein Jutzger, das Kroreus so hart, und muss ich für mich Sand am Vogel im Beut. Holado, holado. Sand am Vogel im Wald, dann tue ich ein Jutzger, das Kroh ist so heut, und muss ich für mich Sand am Vogel im Wald. Holado, holado. Radio Heimatmelodie durch die Nacht.